Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 203, an Schiller. Sie werden, mein Lieber, noch manchmal in diesen Tagen zur Geduld gegen mich aufgefordert werden, denn jetzt, da die Zeit herbeikommt, in welcher ich abreisen sollte, fühle ich nur zu sehr, was ich verliere, indem mir eine so nahe Hoffnung aufgeschoben wird, welches in meinem Alter so gut als vernichtet heißt. Was ich noch von Kultur bedarf, konnte ich nur auf jenem Wege finden. Was ich vermag, konnte ich nur auf jene Weise nützen und anwenden, und ich war sicher, in unsern engen Bezirk einen großen Schatz zurückzubringen, bei welchem wir uns der Zeit, die ich entfernt von ihnen zugebracht hätte, künftig doppelt erfreut haben würden. Des guten Meyers Beobachtungen schmerzen mich. Er hat selbst nur den halben Genuss davon, wenn sie für mich nur Worte bleiben sollen. Und dass ich jetzt keine Arbeit vor mir sehe, die mich beleben und erheben könnte, macht mich auch verdrießlich. Eine große Reise und viele von allen Seiten zudringende Gegenstände wären mir nötiger als jemals. Ich mag es indessen nehmen, wie ich will, so wäre es töricht, gegenwärtig aufzubrechen, und wir müssen uns also drein finden. Ich hoffe, Sie bald zu besuchen, und es freut mich, dass Sie sich einen Weg ausgedacht haben, wie wir den Spaß mit den Xenien nicht verlieren. Ich glaube, es ist der ganz richtige, und der Kalender behält seine vorige Form und zeichnet sich vor allen anderen durch Vorspiel und Nachspiel aus. Er wird nicht bunt durch Vermischung heterogener Dichtungsarten und wird doch so mannigfaltig als möglich. Wer weiß, was uns einfällt, um übers Jahr wieder auf eine ähnliche Weise zu interessieren. Von allem Übrigen sage ich heute nichts. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau. Ich wünsche Sie mit den Ihrigen wohl und vergnügt anzutreffen. Weimar, den 2. August 1796. G.